Erster am nächsten Morgen küsste Laban seine Enkel und Töchter. Er sagte ihnen auf Wiedersehen. Dann ging Laban weg und kehrte nach Hause zurück. Zweiter Jakob ging auch seinen Weg. Dann traf er Engel von Gott. Dritter Jakob sah die Engel. Er sagte, das ist Gottes Lager. Darum nannte er den Ort Mahanaim. Vierter Jakob schickte Boten zu seinem Bruder Esau. Esau wohnte in Seir, im Land Edom. Fünfter Jakob sagte den Boten, sagt zu meinem Herrn Esau, dein Diener Jakob sagt, ich war lange bei Laban. Ich bin bis jetzt dort geblieben. Sechster, ich habe jetzt Rinder, Esel, Schafe, Diener und Dienerinnen. Ich schicke dir diese Nachricht, damit du freundlich zu mir bist. Siebter, die Boten kamen zu Jakob zurück. Sie sagten, wir haben deinen Bruder Esau getroffen. Er kommt dir entgegen. Er hat 400 Männer dabei. Achter Jakob bekam große Angst. Er teilte seine Leute, Schafe, Rinder und Kamele in zwei Gruppen. Neunter, er dachte, wenn Esau eine Gruppe angreift und tötet, kann die andere Gruppe fliehen. Zehnter Jakob betete, Gott meines Großvaters Abraham und meines Vaters Isaak. Du hast gesagt, geh zurück in dein Land zu deiner Familie. Ich werde gut zu dir sein. Elfter, ich bin nicht gut genug für all deine Güte und Treue. Ich hatte nur meinen Stab, als ich über den Jordan ging. Jetzt habe ich zwei große Gruppen. Zwölfter, bitte, rette mich vor meinem Bruder Esau. Ich habe Angst vor ihm. Ich fürchte, er kommt und tötet uns alle, Mütter und Kinder. Dreizehnter, du hast versprochen, ich werde gut zu dir sein. Deine Kinder werden so viele sein wie der Sand am Meer. Man kann sie nicht zählen. Vierzehnter, Jakob blieb dort über Nacht. Dann wählte er einen Teil seiner Tiere aus. Das sollte ein Geschenk für seinen Bruder Esau sein. Fünfzehnter, es waren 200 Ziegen und 20 Ziegenböcke. Auch 200 Schafe und 20 Widder. 16. dazu 30 Kammelstuten mit ihren Jungen. 40 junge Kühe und 10 junge Stiere. Und 20 Eselinnen mit 10 Eselsfohlen. 17. er gab die Tiere seinen Dienern. Jede Herde war extra. Er sagte zu seinen Dienern, geht vor mir her. Lasst Platz zwischen den Herden. 18. er sagte zum ersten Diener, wenn mein Bruder Esau dich trifft und fragt, wer bist du? Wohin gehst du? Wem gehören diese Tiere vor dir? 19. dann sag, sie sind ein Geschenk von deinem Diener Jakob. Sie sind für meinen Herrn Esau. Jakob kommt gleich hinter uns. 20. er sagte dasselbe zum zweiten und dritten Diener und zu allen anderen. Sie sollten Esau dasselbe sagen, wenn sie ihn trafen. 21. sie sollten sagen, dein Diener Jakob kommt gleich hinter uns. Jakob dachte, ich mache ihn mit den Geschenken freundlich. Dann sehe ich ihn. Vielleicht ist er dann nett zu mir. 22. die Geschenke gingen vor Jakob her. Jakob blieb diese Nacht im Lager. 23. in dieser Nacht stand Jakob auf. Er ging mit seinen zwei Frauen, seinen zwei Dienerinnen und seinen 11 Söhnen über den Fluss Jabbok. 24. er brachte sie alle über den Fluss. Er brachte auch alles, was er hatte, über den Fluss. 25. Jakob blieb allein zurück. Dann kämpfte ein Mann mit ihm. Sie kämpften bis zum Morgen. 26. der Mann sah, dass er Jakob nicht besiegen konnte. Er schlug Jakobs Hüfte. Jakobs Hüfte wurde dabei verletzt. 27. der Mann sagte, lass mich los, es wird morgen. Jakob antwortete, ich lasse dich nicht los, wenn du mich nicht segnest. 28. der Mann fragte ihn, wie heißt du? Er sagte, Jakob. 29. der Mann sagte, dein Name ist nicht mehr Jakob. Dein Name ist jetzt Israel. Du hast mit Gott und Menschen gekämpft und gewonnen. 30. Jakob fragte, sag mir deinen Namen. Der Mann antwortete, warum fragst du nach meinem Namen? Dann segnete er Jakob dort. 31. Jakob nannte den Ort Pniel. Er sagte, Ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen. Und ich lebe noch. 32. Als Jakob an Peniel vorbeiging, ging die Sonne auf. Er hinkte wegen seiner Hüfte. 33. Darum essen die Menschen in Israel bis heute eine bestimmte Sehne nicht. Sie ist an der Hüfte. Denn der Mann schlug Jakob auf diese Sehne an der Hüfte.